Hautkrankheiten. Bei Hautproblemen und Ausschlägen sollte man folgenden Fragen nachgehen. Grenze ich mich zu sehr ab? Wie steht es um meine Kontaktfähigkeit? Steht hinter meiner ablehnenden Haltung der verdrängte Wunsch nach Nähe? Was ist es, das die Grenze durchbrechen will, um an die Sichtbarkeit zu kommen? Sexualität, Trieb, Leidenschaft, Aggression oder Begeisterung? Was juckt mich in Wirklichkeit? Habe ich mich in eine Isolation verbannt?